Deutschlandfunk. Tag für Tag. Darf man Menschen genetisch manipulieren? Und ist das schon eine eigentlich überflüssige Frage, wenn man bedenkt, dass genau das ja schon passiert ist? Vor wenigen Monaten, im vergangenen November erst, wurden zwei Kinder zur Welt gebracht, die von einem chinesischen Wissenschaftler genetisch verändert wurden, aus seiner Sicht optimiert wurden. Die Technik ist also da, sie wurde mehr oder weniger erfolgreich angewandt. Bedeutet das, dass sich die Frage, darf man das, dass die sich praktisch nicht mehr stellt? Weil wenn medizinischer Fortschritt Leben, Gesundheit und Lebenserwartung verbessert, mit welchen ethischen Argumenten will man Menschen diesen Fortschritt dann eigentlich noch vorenthalten? Die Voraussetzung ist natürlich, dass diese Technik auch wirklich funktioniert, und dahinter steht derzeit noch ein großes Fragezeichen. Aber wenn das erst einmal ausgeräumt ist, was ist dann? Kirchen, die bedienen sich bei diesen bioethischen Kontroversen oft eines Dammbruchargument. Also wird dieses oder wird jenes getan, dann führt das in einer sozusagen nicht aufzuhaltenden Lawine zu etwas noch viel Schlimmerem. Das klingt auf den ersten Blick immer plausibel. Streng genommen ist es aber nur eine Prophezeiung und als solche in einer ernstzunehmenden bioethischen Debatte eigentlich ja nicht zulässig. Aber zumindest setzt medizinischer Fortschritt ethische Grenzen unter Druck. Welchen Druck also erzeugt die Möglichkeit, mittels Genschere Eingriffe am menschlichen Erbgut vorzunehmen? Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. Zwei wunderschöne kleine chinesische Mädchen namens Lulu und Nana kamen vor einigen Wochen weinend und so gesund wie jedes andere Baby zur Welt. Schaut man sich die Videos an, sieht alles eigentlich ganz harmlos aus. Der sehr ordentliche Seitenscheitel von Forscher He Yongkui ist vertraueneinflößend. Grace started her pregnancy by regular IVF, with one difference. Die Mutter Grace wurde schwanger durch künstliche Befruchtung. Die verlief normal, bis auf einen Unterschied. Wir vollzogen eine Genchirurgie mit Hilfe von CRISPR-Cas9. Damit sind Lulu und Nana resistent vor AIDS, indem wir ein kleines Protein in ihre Zelle einbauten. Nach der Geburt überprüften wir das, ob alles sicher war. Kinder vor AIDS zu schützen, ist doch eine tolle Idee, könnte man erst mal meinen, als Forscher He Yongkui in einem Anfang Dezember hochgeladenen YouTube-Video lapidar erklärt, wie simpel das war. Demnach hatte der an Embryonen vorgenommene Eingriff mit dem noch sehr jungen Verfahren CRISPR-Cas9 das Ziel, die Kinder resistent gegen HIV zu machen. Eine geprüfte wissenschaftliche Veröffentlichung zu den Eingriffen gibt es noch nicht, sondern lediglich einen Eintrag in einem chinesischen Register für klinische Tests. In Deutschland, den USA und vielen anderen Ländern sind derartige Manipulationen am menschlichen Erbgut und der Keimbahn verboten, weil die Risiken bisher kaum abschätzbar sind und Veränderungen an nachfolgenden Generationen weitergegeben werden. Und in China, da hat man offenbar weniger ethische Bedenken. Für He Yaokui sind die beiden Kinder ganz normal. The girls are safe, healthy as any other babies. Sie sind sicher und gesund wie andere Kinder. Sie werden bis zu ihrem 18. Lebensjahr medizinisch betreut werden. So die Planung. Forscher Yeongkur vermutet nur, dass Lulu und Nana gesund sein werden. Da kann man beim jetzigen Stand der Wissenschaft nur spekulieren. Denn die Langzeitwirkungen dieser Genchirurgie an menschlichen Zellen sind bei dieser Methode noch völlig offen. A line has been crossed that should not have been crossed. It's very disturbing. It's inappropriate. Oh, this is huge. The world's first genetically edited human baby. Kein Wunder, dass viele Wissenschaftler das Experiment in den Medien kritisieren. Specifically the story concerns gene editing. Auch ob nur an den richtigen Stellen bei der Genchirurgie herumgeschnipselt wurde, bleibt im Dunkeln. Denn solche Off-Target-Effekte sind gefährlich, weil Gene dann ihre Funktion verlieren können oder auch Krebswucherungen anregen können. So war wohl auch dieser Eingriff nicht so erfolgreich, wie der Forscher es sich gewünscht hat. Nicht alle Rezeptoren, die für die Aufnahme des AIDS-Virus verantwortlich sind, wurden deaktiviert. Also können die beiden Mädchen theoretisch immer noch AIDS kriegen. Ein weiterer Rückschlag dieses Menschenexperiments zeigt auch von medizinischer Seite das enorme Risiko. Early gene surgery may be the only viable way. Herr He scheint den Proteststurm geahnt zu haben, als er das Video bei YouTube ins Internet stellte. Nur für einige Familien ist diese Form der IVF, die künstliche Befruchtung, die einzige Möglichkeit, sie vor furchtbaren Krankheiten zu schützen. Deshalb bitte ich um Mitleid für die Familien. We hope you have mercy for them. Fast flehentlich bittet He bei seinem Tabubruch um Vergebung. Der weltweite Protest kam aber nicht nur von den wissenschaftlichen Kollegen. Unweit des Kanzleramts auf dem Gelände der Berliner Charité arbeitet die Co-Erfinderin der Genschere. Die Französin Emmanuelle Charpentier warnt schon seit langem davor, dass ihre Erfindung für solche Art von Menschenzüchtung missbraucht werden könnte. Jetzt ist eingetroffen, was sie befürchtet hat. Sie forderte mit vielen Kollegen ein weltweites Moratorium. Forscher müssten sich selbst beschränken, solange der Gesetzgeber es nicht ausreichend reguliert hat. Now the question is more that the technologies go faster. Die Technologie entwickelt sich rasant, weit schneller, als wir gedacht hatten. Die Regulierungen hinken jedoch weit hinterher. Wir müssen sie überarbeiten und dieser Entwicklung anpassen. Charpentier appelliert, die Grundlagenforschung weiter voranzutreiben, bis es zu einem besseren Verständnis dieser neuen Biotechnologie und den Stoffwechselreaktionen kommt. Ich denke, auch wenn die Technik noch nicht 100% genau ist, sollten wir mit der Forschung weitermachen, zumindest um den Zellenmechanismus besser zu verstehen. Die Frage ist eher, ob wir sie nutzen sollten, um etwa embryonale Zellen des Menschen genetisch zu modifizieren und einer Mutter zu reimplantieren. Experimente an menschlichen Embryonen waren bislang in den meisten Ländern untersagt oder strikt reglementiert. Doch angesichts der Verheißung, Menschen schon im Vorfeld vor Krankheiten schützen zu können, fordern nun auch deutsche Wissenschaftler mehr Flexibilität. So rückt die DNA-Revolution mit großen Schritten auf eine rote Linie zu, die bislang weltweit Konsens war. Finger weg von Eingriffen in die menschliche Keimbahn, heißt es überall. Auch Leid- und Krankheitsvermeidungen können solche Manipulationen nicht rechtfertigen. Doch Professor Jochen Taupitz, Experte für Medizinrecht an der Akademie der Wissenschaften Leopoldina, hält das Tabu mittlerweile für überholt. Zumindest bedarf es einer Neuformulierung. Die Eingriffe in menschliche Keimbahnen sind in Deutschland durch das Embryonenschutzgesetz verboten. Und damals hat der Gesetzgeber nicht etwa die Menschenwürde oder sonstige fundamentale Argumente ins Spiel gebracht, sondern er hat gesagt, Eingriffe in die menschliche Keimbahn, die sich also dann auf nachfolgende Generationen vererben können, diese Eingriffe können viel zu ungenau durchgeführt werden. Und wenn man da irgendeine Manipulation vornimmt, dann ist das ein unverantwortlicher Menschenversuch. Doch seitdem das Gesetz formuliert worden ist, ist viel passiert auf dem Feld der Gentechnik. Mit den heutigen gentechnischen Möglichkeiten zeichnet sich allerdings ab, dass man sehr viel exakter, sehr viel genauer in das menschliche Genom eingreifen kann. Und wenn man jetzt eine hinreichende Genauigkeit erreichen kann in Zukunft, dann stellt sich natürlich die Frage, mit welchen Gründen der Gesetzgeber es beispielsweise verbietet. Aber irgendwann kommt natürlich der Zeitpunkt, wo wir auch in Deutschland entscheiden müssen, darf unseren Bürgern eine solche gentechnische Möglichkeit verwehrt bleiben. Aber was ist mit den ethischen Grenzen? Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford Strohm. Ob die Angaben des chinesischen Forschers wirklich stimmen, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sicher gesagt werden. Wenn sie stimmen, ist hier eine Grenze überschritten worden, die ethisch hoch problematisch ist. Bedford Strohm begründet seine Sicht folgendermaßen. Genetische Eingriffe in die menschliche Keimbahn wirken sich auf alle Nachkommen aus. Damit öffnet sich die Tür für das gezielte Formen des Designs eines zukünftigen Menschen. Das ist, so drastisch muss man es sagen, der Einstieg in die Menschenzüchtung. Ein solcher Eingriff in das menschliche Leben steht im Widerspruch zum christlichen Verständnis des Menschen, das den Menschen als Bild Gottes sieht, das sich der menschlichen Verfügbarkeit entzieht. Wenn dieses Experiment tatsächlich so stattgefunden hat, und wenn es zur Marktreife weiterentwickelt wird, könnten Menschen erzeugt werden, denen unerwünschte genetische Anlagen fehlen. Und Menschen, die erwünschte genetische Dispositionen haben. Nicht nur Gesundheit und Intelligenz, sondern auch Haar- und Augenfarbe könnten Eltern auf einer Liste ankreuzen. Ever heard of babies born without genes? Well, thanks to China's genetic engineering, the world just got its first pair. Das Experiment mit Lulu und Nana beweist, der Umgang mit der Genschere ist inzwischen kein technisches, sondern ein moralisches, ein ethisches Problem, wofür die Politik Lösungen finden muss. Die gesellschaftliche Debatte hat gerade erst begonnen. Aber nur Politik und Philosophie können einer Technik noch Grenzen setzen, die dem Menschen nahezu göttliche Fähigkeiten verleihen wird. Diese fordert der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford Strohm, jetzt ein. Die Wissenschafts- und forschungsethischen Fragen, die sich aus dem Genomediting ergeben, bedürfen ebenso einer intensiven ethischen Besinnung in der Gemeinschaft der Forschenden wie einer breiten gesellschaftlichen und kirchlichen Diskussion. Die ethischen Schwierigkeiten, die sich aus den Eingriffen am menschlichen Erbgut und der Keimbahn mithilfe der Genschere ergeben. Peter Kreisler hat verschiedene Positionen dazu eingeholt.